Bin so schnell gekommen, wie es ging. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ehe da eine Kokosnuss runterfällt, muss ich meine Palme schon ein paar Minuten schütteln.